scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Einen wunderschönen guten Abend zu Code Red hier im Freien Radio für Stuttgart. Ha! Rampapapam! Yeah! Heute Special-Sendung. Oh, mit rauer Stimme, Tops Turvy. Rauer Stimme? Okay. Ja, war gerade schon ziemlich rough. Sub Minus, sag ja. Tschüss. Ja, ich sag Adieu, goodbye und Tschüss und letztes Mal heute, aber noch nicht jetzt. Noch nicht. Aber später schon. Ja, yeah, Code Red hier, meine letzte Sendung. Ich freue mich, dass alle da sind. Alle sind da, fast alle sind da. Fast alle, ja. Die nicht da sind, sind im Herzen da und im Kopf. Familientreffen, ne? So fühlt sich irgendwie an, oder? Ein bisschen, ja. Meine kleinen Schäfchen. Oh. Ah. Sogar hier, Caris Arts ist da aus der Schweiz. Extra eingeflogen, da ist er, hinten. Da seht ihr ihn, hinten. Er steht vor mir, trinkt Bier. Stellt ihn euch einfach vor. Ich muss das mal ein bisschen, müssen hier mal ein bisschen visueller moderieren. Irgendwie. Ja. Die Leute hören immer nur so. Mehr so Podcast-Style. Ja, oder? Nur ohne Bilder. Achso, Podcast. Ja, ja. Irgendwie trifft es das ja, doch. Ja, doch schon. Also, wir, technisch gesehen sind wir ja ein Podcast. Ja. Irgendwie. Aber egal, das hat heute eigentlich gar keine Relevanz. Jetzt geht's um dich. Überhaupt nicht. Ja, nicht wirklich, sondern es geht um euch, dass ihr coolen Sound bekommt von euch. Wie immer, jede Woche. Samstags. Genau, jetzt gerade an den Decks. Yeah. Der Outtake. Outtake. Und neben mir steht der Royal Flash. Ja. Yeah. Top Serbian Mikrofon noch. Ja, aber heute ohne Musik. Ach, ohne Musik da. Ja, ja. Okay. Kollege Exist hat sich auch noch für später angekündigt. Ja. Und ja, ansonsten hier noch Beast draußen winkt. Hallo. Shoutouts. Hallo, winkt zurück. Ja, und ihr seid live dabei bei meiner letzten Code Red Sendung nach 18 langen Jahren. Genau, und dann später anderthalb Stunden Sound von dir. Ja, Mann. Was hast du dabei oder was? Drum Bass. Volles Rohr von ja, Anfang bis Sinn. Ende. Weißt du? Auf die Fresse. Nee, aber schon derb. Okay, cool. So, hast du irgendwie sowas wie deine Best-of oder so? Nee, was anderes. Okay, jetzt habe ich ihm Latte ein bisschen hochgelegt. Hihi, er hat Latte gesagt. Ja, ja, das hat so infantil. Ja, ihr hört, wir haben Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Genau. So. Und, ja, das übliche Blablabla, www.code-red.de, ja. code-red-fm.de, genau. Facebook. Egal, ruft eh keiner an. Ja, jetzt viel Spaß mit der Musik. Haut rein. Peace. Thank you. situation. Sizzling the art of watching patience. Big shouts to the hip hop nation. Just dance for elation. Yeah. Don't rely on this to get you high. On the record, here we go again. It's a brand new funk for real. Mass appeal is everlasting. Asking you forecasting direction. Insurrection is served on a 12-inch platter. Mostly incorrect data over matter. It's the mind, and you'll find this design is international, rational. Back in the days, we listen to rap. No gats in the backpack. Yo, try many styles for the free ones. Instead of writing a rhyme, I'd rather be one. Two, yo, can you watch what you do? I live in the nav, but believe there's only a few. Sometimes you got to get inside to get it high. Thank you.

Code Red im freien Radio für Stuttgart. An den Decks ist gerade Outtake. Und gleich geht's weiter mit DJ Royal Flash. Hier im freien Radio für Stuttgart. Noch bis um 0 Uhr. Später dann noch mit viel Sound von Subminus. Eine sehr weise Stimme hat mir gerade von der Seite gesagt, dass es heute bis um 1 Uhr geht. Ja, sorry und so. We'll be right back.

Hier hört man noch Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Die letzte circa halbe Stunde habt ihr mich gehört, der Royal Flash, und weiter geht's hier mit Exist. Und in circa einer halben Stunde gibt's unseren dienstältesten Code Red Kopf Subminus mit anderthalb Stunden in the Mix. Bleibt auf jeden Fall dran, aber jetzt erstmal DJ Exist. We'll be right back. Pam-pa-pam. Pam-pa-ram. Was sagt man jetzt? Code Red sagt man. Heute hier, jetzt live im freien Radio für Code Red. Und das Ganze natürlich in Stuttgart. Sicher. Mit dem gern gesehenen Gast, nein, mit dem sehr gesehenen Gast. Ja, ja, mit dem, genau, mit mir. Und Subminus ist am Start. Ja, und der Rest auch. Jetzt auch hier. Exist, an den Decks. Ja, exklusiv, super konzentriert. Hey, kannst du den Fader mit der Mucke ein bisschen höher ziehen? Ja. Ein bisschen leise. So. Ah, jetzt. Ja, ist das angenehmer. Ja. Okay. Haben wir das auch mal diskutiert? Du hast so laut geredet. Ich habe die Musik nicht mehr gehört. Ich habe nicht mehr gehört, was überhaupt ist. Was, wer bist du nochmal? Ja, Topsturvy ist er natürlich. Ja, sonst. Aber egal. Subminus, 18 Jahre Code Red? Oder wie lang bist du jetzt dabei gewesen? Nee, seit das ist zu lang, oder? 2001, glaube ich. Ja, Pi mal Daumen. 18 Jahre. Ja. Ah, 18. Fuck! Das ist echt lang. Ja, jetzt gebe ich einen Löffel ab. Zumindest hier. Bei Code Red. Rentenzeit. An euch. Den Griffel übergebe ich quasi. Ja, aber wenn man Facebook Glauben schenken mag, dann munkelt man, dass die Zukunft hier bei Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart einen sehr gesehenen Dauergast haben wird. Ihr könnt euch schon denken, worauf ich raus will. Genau, Subminus wird bestimmt irgendwann mal wieder hier zu hören sein. Sicher, auch. Natürlich. Direkt aus München dann, weil es nach München geht. Ich live and direct. Lass Stuttgart im Stich. Ich muss jetzt München retten. Ich habe getan mit Stuttgart, was ich konnte. Es ist hoffnungslos. Ich muss weiterziehen. Solange du deine Platten nicht mehr kaufst. Nein, nein, keine Angst. Das würden wir nämlich nicht akzeptieren. Und ich auch nicht. Das wäre auch Quatsch. Eigentlich. Also wer macht denn sowas? Ich kenne da keinen. Ja, aber ich bin froh, dass hier die Jungs noch weiter am Start sind mit Code Red. Ich meine, hey, viele Generationen hat Code Red jetzt schon hinter sich, so mit Tease, Jensi, dann kam, ach, wer war nicht alles dabei? Dösef, Juma, Baumhaus auch natürlich, Charis Arts, dann kam noch zwischendurch ein paar Leute, kamen, gingen, waren da, dann wieder nicht. War cool, selten scheiße, manchmal schon. Ja, ich erinnere mich an Mannheim, war super. Mannheimer Gäste waren mein Top-Erlebnis. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, es war einfach geil. Stellt euch Mannheim vor, wie geil Mannheim ist. Und dann die Leute hier im Studio, es war ein Top-Abend. Komplett von A bis Z, das lief einwandfrei. Es hätte nicht besser gehen können. Ich hatte so viel Spaß in dem Abend, ich habe so viel gelacht, nicht geweint. Ja, war top. Das war ein guter Abend, schönen. Erinnere ich mich sehr gerne daran. Ja, aber was auf jeden Fall einen Platz in der Geschichte von Code Red haben sollte, ist unsere Jubiläumsparty. Natürlich. 20 Jahre im Club-Universum. Das war schon eine geile Party. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben es gut gestemmt. Ja, leider wurde nichts Längerfristiges draus, müssen wir ja mal ehrlich sagen. Aber war auf jeden Fall, waren ein paar coole Partys. Aber davor war es ja irgendwie bei dir noch mit Code Purple, war es, glaube ich. Code Purple im Schocken, ja. Mhm. Davor noch Code Red. Aber ich musste den Code Purple umtaufen, weil die Grafikerin von Schocken meinte, die Flyer sind cool und alles, aber ihre Farben sind halt lila-schwarz. Und dann hatte ich im Spaß gemeint, ja gut, ich kann es ja Code Purple nennen. Eigentlich fand ich es ziemlich geil, dann haben wir halt Code Purple draus gemacht. Aber hat es gar nicht mehr, hat es irgendjemanden interessiert, der Titel wahrscheinlich nicht, oder? Ach, hat überhaupt jemanden überhaupt irgendwie was interessiert? Ich meine, die Leute kamen, hatten Spaß und gut ist, so ich weiß nicht, wie es ist. Ja, war cool, coole Zeiten im Schocken, coole Zeiten in Stuttgart. Hm. Ja, jetzt geht's weiter nach München. Unruhe stiften in München. Ja, solange du ab und zu mal ein paar Mixer rüberwachsen lässt, dann... Aber selbstverfreilich. Schön. Komm bestimmt doch mal live vorbei. Wie war das noch? Alle deine Freunde kriegen einen Klaps auf den Po? Einen Klaps auf den Po? Wo hast du den dabei? Vielleicht auf dem Handy irgendwo, aber zum Glück halt. Nicht im Mix. Nein, ich werde auch nachher nicht live auflegen, so ehrlich bin ich. Ich habe vorproduziert 1,5 Stunden knallhart. Say what? Whoa. Come on. Ich bin hier zum Chillen mit euch, unseren Zuhörern. Jetzt so direkt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, im übertragenen Sinne. Und mit den Code Readies, meinen lieben Code Readies. No. Alle, die hier sind. Oh. Und Anhang und Konsorten. Ja, aber ist mal ernsthaft. Also wenn ihr gerade live zuhört, so im freien Radio, oder im Livestream www.code-red-fm.de, dann könnt ihr ja auch mal anrufen. Also jetzt ihr könnt schon ein bisschen anrufen, was kann ja schon mal kommen. Die Nummer war 0711 64 00 3 mal die 4. Genau, nochmal. Ja, 0711 64 00 444. Ja. Jo. Und da sagt mal im Subminus, wie lieb ihr ihn doch habt. Ja, macht mal. Der ja, Tops. Natürlich auch für alle, die am Radio zuhören. 99,2 Megahertz, das ist unsere Frequenz und übers Kabelnetz sind wir zu empfangen. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen dämlich, jetzt so jetzt nach, keine Ahnung, ich bin jetzt hier seit 3 Jahren dabei oder so, aber wir sagen immer die Frequenz durch und die URL, also die Leute, die das jetzt gerade hören, die wissen ja schon, wo sie zuhören, also wieso müssen wir das nochmal sagen? Es gehört doch einfach dazu, es gehört zum guten Radioton, lieber Tops. Ja, okay, aber manchmal muss man auch Sachen in Frage stellen. Sei nicht so rüpelhaft. Du hast mich unterbrochen, wie unverschämt. Ja, was wolltest du denn sagen? Die Frequenz. Ach so, ja, wie ist die denn? 102,1 MHz vom Kabelnetz. Im Kabelnetz? Vom, im, wie auch immer. Wir hatten es vorhin schon davon. Whataboutism? Ja, so sieht's aus. Gut, wir schnacken nachher nochmal rein, oder? Habt ihr noch was zu sagen? Irgendwer? Lasst uns Musik hören. Ja, jetzt Exist an den Decks. So sieht's aus. Code Red hier bis 1 Uhr. Pow.

assistance. Please stay on the line and the operator will answer. We'll be right back. I'm gonna take you higher and higher. go so I may sing set. Some may go so I may tell them. Rasta, you ready for rude boy? Alright, kick it, no more long talking. Kick it, rude boy. Bad down, bad down, bad down, bad down, stand down, da da da da da da da da da. Got it. Stop it like a feeling, I'm never feeling. Baby say fi murder them and dig them grave. Rolls and candles say they want them to brave. Dip them and in a pick up shampoo then shave. Put it on a table and serve it in a plate. Make up by them see me and them start to freight. Them type it is the rascal what want and great. Deny that them hide cause them living in a shade. Shake it like my phone like my foot vibrator. Watch them migrate from me front door gate. Them can come on me yard cause it's full of alligator. next. I'm off with the dope, the real ish. Check off your headphones, choke. Feel this, something like a bad boy poke. Inhale that, breathing in the high grade smoke. We hanging with the old damn rope. Dumpy maker, heartbreaker, soul taker, but not the faker. White flopper, head rocker, showstopper, real topper topper. Wanna do it like this, but they can't. They wanna kill it on the tunes, but they can't. They wanna throw it like this, but they won't. Studio Connect, hit them off with the dope. The real ish, take off your headphones, choke. Feel this, something like a bad boy toke. Inhale that, breathing in the high grade smoke. We hanging with the old damn rope. We'll be right back.

trombone sound over so pack up to the gear to pick up my trombone sound over so pack up to the gear to pick up. You don't know what to talk about, not be told to. Should me come and dance, me pop off and let them off a few of the children. Let long stay, let them keep on dubbing, don't mention if you want that. I'm gonna supply for your mind, and I am murderer. I'm gonna supply for your mind to make you feel so fine. Man, so nickel and nickel and dime and dime. Matica, matica, nine and nine. My matica so much up on my spine every time. 16 and some, I care over shoelace and every time. The youth, them, I care oversized clip on carbine. Watch me now. Say them can't take the crime. Now when you're coming crime, them call 119. Some a walk with bazooka, some a walk with them knife. From this way, Mr. Cat is my one of a kind. Oh, it's you, ooh. I'm a talent looking to, ooh, ooh, yeah, man. Oh, it's you, ooh. I'm a talent looking to, ooh, ooh, yeah, man. You too. Just take control. I don't need no money. You want more than. Ja, zu später Stunde. Eine Überraschung. Hier, Gäste, unerwartet. Peter, Jens, Jensi und Weed Spirit. Oder heißt du noch Weed Spirit als DJ? Ja, nach wie vor. Ich war nicht mehr sicher, ob du dich umbenannt hast. Ja, auf jeden Fall. Jensi und Weed Spirit und Conny, Konstanze, hier. Wow, cool. Sie sind da im Studio. Sie sind sprachlos. Ich auch. Ich freue mich total, dass Sie da gekommen sind, hier zu meiner letzten Sendung heute. Ja. Noch 22 Minuten. Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Yeah. Me all I want is a champion. I'm not a champion. What a piece of money, girl. Give me where you get it from. Stop on your Asian. Down, down, down, down, down. Girl, let me in me a city where you are waiting for. Walk like a champion. Es ist soweit, der letzte Mix, mein letzter Mix hier im Freien Radio für Stuttgart bei Code Red offiziell. Ja, es war cool, fast 20 Jahre hier zu senden, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer zu begrüßen, samstags. Ja, an alle, die jemals zugehört haben und an alle meine Gäste oder unsere Gäste und ehemalige Mitglieder, zukünftige Mitglieder, macht's Beste draus. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, Freies Radio. War eine coole Zeit. Letztendlich kommt gut ins neue Jahr 2020. Macht's Beste draus. Im neuen Jahr geht's weiter mit Code Red und gutem Sound. Bleibt dran. Macht's gut. Vielen Dank. Subminus ist raus. Code Red ist vorbei. Adieu. Goodbye. Und tschüss.